Ein Abgrund von Koalitionsstreit offenbart sich da in Berlin, ausgelöst durch den Fall Netzpolitik.org, der längst zum Fall Range und zum Fall Maaßen geworden ist. Der Generalbundesanwalt wird von SPD-Politikern zum Rücktritt aufgefordert, von der Union aber verteidigt. Und immer mehr Blicke richten sich auf den Verfassungsschutzchef Maaßen, der mit seiner Anzeige die ganze Affäre ins Rollen gebracht hat. Und auch auf Justizminister Heiko Maas, der schon lange Bescheid gewusst haben soll. Johannes Kulms zum Stand der Dinge. Seit Freitagnachmittag ist klar, Generalbundesanwalt Harald Range lässt die Ermittlungen wegen Landesverrat gegen die zwei Blogger Markus Beckedahl und André Meister ruhen. Eine Entscheidung, die Kanzleramtschef Peter Altmaier begrüßt. Das kann ich nicht beurteilen, ob es richtig war, aber ich finde es richtig, dass diese Ermittlungen jetzt wieder ruhen, weil es ist der Eindruck entstanden, dass das Thema Pressefreiheit nicht adäquat behandelt worden ist. Die Pressefreiheit ist ein hohes Gut und deshalb halte ich es für richtig, dass der Generalbundesanwalt diese Ermittlungen im Augenblick nicht weiterverfolgt, sagte Altmaier im ZDF-Morgenmagazin. Laut Süddeutscher Zeitung ist Generalbundesanwalt Range schon frühzeitig vor Ermittlungen wegen Landesverrates gewarnt worden. Das Bundesjustizministerium habe Range signalisiert, dass man das Verfahren wegen Landesverrat für falsch halte. Die Bundesanwaltschaft spricht dagegen nur von allgemeinen Hinweisen auf die Problematik eines solchen Verfahrens, so die SZ. Die Grünen-Politikerin Renate Künast forderte in der Mitteldeutschen Zeitung nun Klarheit über die Rolle von Bundesjustizminister Heiko Maas. Derweil weisen sich Bundesanwaltschaft und das Bundesamt für Verfassungsschutz gegenseitig die Verantwortung zu. Der Sprecher des Inlandsgeheimdienstes sagte gegenüber diesem Sender, die Anzeige sei ausdrücklich gegen Unbekannt und nicht gegen Journalisten oder Blogger gerichtet gewesen. Übersetzt heißt das, gesucht werden diejenigen im eigenen Haus, die geheime Informationen durchstechen. Die Verantwortung für die Entscheidung zu Ermittlungen sieht der Verfassungsschutz bei der Bundesanwaltschaft. Laut Süddeutscher Zeitung finden sich in den Akten des Verfahrens jedoch deutliche Hinweise darauf, dass der Verfassungsschutzpräsident das Verfahren gezielt in Gang gebracht habe. Die Bundesanwaltschaft sagt, dass sie nach der Strafanzeige des Verfassungsschutzes zunächst lediglich einen Prüfvorgang angelegt habe. Zuständig sei die Strafverfolgungsbehörde nur, wenn ein Staatsgeheimnis in Rede stehe. In einem ausführlichen Rechtsgutachten habe der Verfassungsschutz das Vorliegen eines Staatsgeheimnisses bejaht. Erst danach sei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden, teilte die Bundesanwaltschaft mit. Doch schon bei dessen Einleitung am 13. Mai habe Harald Range klargemacht, dass mit Blick auf das hohe Gut der Presse- und Meinungsfreiheit keine Maßnahmen gegen die in den Strafanzeigen namentlich genannten Journalisten ergriffen würden. Der Generalbundesanwalt veranlasste anschließend ein externes Gutachten, um zu klären, ob ein Staatsgeheimnis vorliegt. Bis dieses eintrifft, sollen die Ermittlungen vorerst ruhen. Johannes Kulms aus unserem Hauptstadtstudio. Generalbundesanwalt Range soll, wie gerade gehört, frühzeitige Warnungen vor Ermittlungen wegen Landesverrats gegen Journalisten des Blogs Netzpolitik.org ignoriert haben. Grund für Christian Fliesek, den SPD-Obmann im NSA-Untersuchungsausschuss, den Rücktritt Ranges zu fordern. Im Deutschlandfunk sagte er heute früh: Ich bin der Auffassung, wenn man hier diese Sache nüchtern prüft, dann kommt man weder zu dem Ergebnis, dass Staatsgeheimnisse verletzt worden sind, noch kommt man zu dem Ergebnis, dass hier irgendwelche schweren Nachteile für die äußere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland im Raum stehen. Ich denke, dass es Zeit ist, dass Herr Range sich überlegt, ob er nicht zurücktritt, weil mein Eindruck schlicht und ergreifend der ist, dass er diesem ganzen Komplex und den Fragestellungen, die damit zusammenhängen, nicht gewachsen ist. Christian Fliesek von der SPD heute früh in unserer Sendung. Kanzleramtschef Peter Altmaier hat die Pläne der CDU zur möglichen Verabschiedung eines neuen Einwanderungsgesetzes gegen Kritik aus der CSU verteidigt. Rebecca Lühr aus Berlin. Altmaier sagt in einem Interview mit der Bild-Zeitung, derzeit konzentriere sich die Regierung eindeutig auf das Thema Asyl, aber klar sei, dass man den Fachkräftemangel in Deutschland nicht über das Asylrecht lösen könne. Das seien völlig verschiedene Dinge und das wisse auch die CSU. Deutschland sei nach den USA das zweitgrößte Einwanderungsland der Welt. Er fände es ganz normal, dass es in der Union eine Diskussion darüber gäbe, wie man qualifizierte Zuwanderung steuern könne, so der CDU-Politiker Altmaier. CSU-Chef Seehofer hatte gestern im ARD-Sommerinterview betont, er könne für seine Partei verbindlich erklären, ein Einwanderungsgesetz, das zu noch mehr Einwanderung nach Deutschland führe, werde mit der CSU nicht in Frage kommen. Rebecca Lühr aus Berlin. 100 Tage sind seit dem schweren Erdbeben in Nepal am 25. April vergangen. Zur derzeitigen Lage im Land Barbara Zilli, die für die Welthungerhilfe dort die Aufbauarbeit leitet. Die meisten haben ihre Unterkünfte verloren und es wurden über Nothilfeleistungen von vielen internationalen NGOs und auch der Regierung Mittel verteilt, um die Unterkünfte aufzubauen, also Gegenstände wie Wellbleche, und momentan sind da einige Dörfer vorangekommen. Dann wurde von der Regierung auch Geld transferiert. Das ist angelaufen, ist aber auch noch nicht genug. Wir versuchen jetzt, unser laufendes Programm in die Wiederaufbauphase zu integrieren mit dem Schwerpunkt Ernährungssicherung, Landwirtschaft. Wir haben auch ein Programm, vor allem Wiederaufbau von Schulen. Außerdem gehen wir auch weiterhin in den Trainings für Jugendliche. Denn Nepal hat ja sehr, sehr viele Jugendliche, und wir versuchen, den Jugendlichen einen Job zu vermitteln, vor allem auch im landwirtschaftlichen Bereich. Barbara Zilli, die für die Welthungerhilfe in Nepal die Wiederaufbauarbeit leitet. Trotz mehrfacher Ankündigung eines Waffenabzugs wird in der Ostukraine immer wieder gekämpft. Die Kontaktgruppe wird voraussichtlich heute in Minsk über den Abzug ukrainischer Truppen verhandeln. Sabine Adler. In der Hafenstadt Mariupol sowie in Kiew protestierten gestern Einwohner gegen den Abzug der eigenen Truppen. Präsident Poroschenko versicherte bei seinem Besuch gestern in Slawiansk, dass sich die Truppen nur bis zu dem benachbarten Ort Berdjansk zurückziehen, nicht weiter. Denn nach wie vor befürchtet auch die ukrainische Führung, dass die prorussischen Separatisten einen Verbindungsweg von der russischen Grenze bis zur Krim über Mariupol schlagen wollen. Genau das sollen die Kräfte in Schirokino bislang verhindern. Möglich auch, dass in Minsk heute der Abzug von Geschützen über 100 mm schriftlich fixiert wird. Dabei handelt es sich um eine Vereinbarung vom Februar, die kürzlich erneuert wurde. Informationen von Sabine Adler. Zum ersten Mal seit 5 Wochen soll die Athener Börse um 9 Uhr deutscher Zeit wieder in den internationalen Handel mit Wertpapieren einsteigen. Die Prognosen sagen vorher, dass der Leitindex um 20 oder mehr Prozent einbrechen könnte. Michael Lehmann. Die schlechten Wirtschaftsnachrichten und die zäh verlaufenden Gespräche über ein mögliches und dringend nötiges neues Hilfsprogramm haben die Stimmung im Land weiter verschlechtert. Das dürfte sich auch beim Handel mit Aktien und anderen Wertpapieren deutlich auswirken. Griechische Börsenkunden werden an der Athener Börse nur mit Geld aus dem Ausland kaufen können. Die Kapitalverkehrskontrollen bleiben für sie auch beim Wertpapierhandel wirksam, weil die Regierung ein weiteres Ausbluten der Banken verhindern muss. Die Athener Börse war am 26. Juni gemeinsam mit den griechischen Banken geschlossen worden. Kunden hatten in den Wochen zuvor ihre Konten aus Sorge vor einer Staatspleite zum Teil komplett leergeräumt.